Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute mal nicht aus meinem virtuellen Studio, sondern in einem schönen Besprechungsraum in der AKDB. Und hierher habe ich mir Gäste eingeladen, mit denen ich über die Dresdner Forderungen sprechen möchte. Was das ist, wer sie aufgestellt hat, dazu später. Jetzt aber erst einmal ein herzliches Willkommen meinem ersten Gast, Thomas Bönig. Hallo Thomas. Hallo Thorsten. Die geübten Podcast-Zuhörer, die kennen dich schon, aber vielleicht stellst du dich trotzdem mal ganz kurz vor. Mein Name ist Thomas Bönig, ich bin studierter Informatiker bei der Landeshauptstadt München als berufsmäßiger Stadtrat tätig. Ich bin auch erster Werkleiter von IT@M und Geschäftsführer unserer Beratungs GmbH Digital@M. In kurzer Form bin ich CIO und CDO der Landeshauptstadt und freue mich hier dabei sein zu dürfen und bin mal ganz gespannt auf die Fragen, die Diskussion, die daraus stattfindet. Ja, sehr schön, dass du da bist. Und du bist übrigens einer meiner letzten Gäste gewesen, mit denen ich live gesprochen habe und einer meiner ersten Gäste, mit denen ich jetzt wieder live spreche. Und zwar war das am 7.3.20. Also eine Weile her. Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Ah, die Zeit vergeht schnell und zum Glück können wir uns jetzt wieder direkt sehen und live sprechen. Und ich habe noch zwei weitere Gäste. Die sind im echten Leben, beides meine Chefs. Heute bin ich mal der Chef im Ring. Herzlich willkommen, Gudrun Aschenbrenner und Rudolf Schleier. Aber vielleicht stellt ihr euch auch noch mal ganz kurz vor. Dann fange ich kurz an. Gudrun Aschenbrenner, bin schon eine ganze Weile im Vorstand, seit 2018 und freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein und den Herrn Frenzel mal als Chef im Ring zu sehen. Und ich bin auch ganz begeisterte Hörerin und ja, vom Hintergrund her Juristin und freue mich jetzt auch auf die Diskussion. Aber wie gesagt, am meisten freue ich mich, hier mal dabei zu sein, weil er macht so viele Podcasts und war noch nie dabei. Also insofern super. Ja, ich höre da auch zu. Das ist so eine Heimfahrbeschäftigung. Ne? Schön. Podcast hören, wenn man auf der Autobahn ist. Ja, Rudolf Schleier, freue mich auch wahnsinnig, hier dabei zu sein. Vorstandsvorsitzender der AKDB. Ja, schon ein paar Jährchen dabei, nämlich seit 2004 im Vorstand der AKDB tätig. Daneben auch noch ehrenamtlicher Vorstand der GAF Digital Genossenschaft. Hat ja in letzter Zeit auch ein bisschen Furore gemacht mit Aufbau, Blockchain-Infrastruktur, digitaler Impfpass, digitale Schulzeugnisse und anderen Dingen mehr und auch noch im Vorstand von Vitaco, vom IT, Bundesverband der öffentlich-rechtlichen kommunalen IT-Dienstleister. Also schon in verschiedener Weise auch mit den Dresdner Forderungen in Kontakt gekommen und habe mir da auch so die eine oder andere eigene Meinung versucht dazu zu bilden. Jetzt bin ich ganz gespannt, natürlich mit dem Thomas mich auszutauschen an der Stelle, weil wir ja auch schon zu dem Thema auch in einer schönen Diskussionsveranstaltung, wo ich Moderator sein durfte. Ne? Thorsten ist nicht allein Moderator, ich auch. Ich wechsle hin und wieder auch mal meinen Job und war da Moderator im Forum und Thomas hat da große Begeisterung ausgelöst mit seinen pointierten Aussagen. Ja, sehr schön, dass ihr alle da seid und legen wir doch gleich mal los. Thomas, du bist jetzt schon mehrfach genannt worden und wahrscheinlich auch deshalb, weil die Stadt München bzw. Mitarbeiter der Stadt München an den Dresdner Forderungen mitgeschrieben hat. Was sind denn die Dresdner Forderungen und wer hat die überhaupt alles aufgestellt? Ja, also die Dresdner Forderungen sind zurückzuführen auf einen Vortrag, der in einem FITCO-Kongress, glaube ich, stattgefunden hat, an dem die Stadt Freiburg und die Stadt Köln, vertreten durch die Frau Möwes, die Forderungen, die wir vorab im KGST-Forum diskutiert hatten, mal kurz und prägnant, glaube ich, zur Sprache gebracht haben. Wir haben momentan die Herausforderung als Kommunen, dass wir mit dem OZG-Gesetz verpflichtet sind, bestimmte Dienstleistungen als Online-Services anzubieten und haben in dem ganzen Prozess von der Gesetzgebung bis hin zur Umsetzung relativ wenig Möglichkeiten gehabt, das Thema im Sinne der Kommunen zu adressieren. Die beiden Kolleginnen haben dort dann die Forderungen so zusammengefasst, dass sie, wenn man es jetzt kurz formuliert, auf den Punkt gebracht, die Forderung aufgestellt haben, dass wir im Prinzip als Kommunen nicht mehr um alles kümmern müssen, vor allem nicht um die IT, weil wir haben eigentlich den Auftrag der kommunalen Daseinsvorsorge. Wir wollen wenn möglich IT-Systeme haben aus einer Hand, um einfach die Komplexität zu verringern. Wir wollen also in dem Sinne mehr oder weniger die Nutzerinnen von IT-Verfahren sein, vor allem wenn sie nicht aus dem kommunalen Kontext kommen. Also es gibt ja sehr viele Dienstleistungen, die wir erbringen müssen, die vom Bund oder von den Ländern vorgeschrieben werden. Wir haben immer als Kommunen die Herausforderung, dass wir uns um die entsprechende IT-Unterstützung kümmern müssen. Es geht ja nicht nur um das Finanzieren dieser Unterstützung, sondern das Beschaffen, das Integrieren in andere Systeme, die wir in der Regel in der IT laufen haben, und viele, viele andere Dinge. Ein weiterer Punkt, der uns sehr beschäftigt, ist einfach, dass wir heute, wenn wir über Digitalisierung reden in den Kommunen, eben nicht nur mit Online-Diensten operieren wollen, sondern richtig digitalisieren. Ja. Du steigst gerade schon in diese Dresdner Forderungen ein, glaube ich. Also vielleicht sollten wir die auch mal nennen vorher. Jetzt haben wir uns schon mal, jetzt wissen wir, wo es herkommt, wer daran beteiligt ist. Ich würde einfach mal anfangen mit der ersten Forderung. Ich habe da hier so eine Präsentation von der IT-Planungsrats vom Kongress, der übrigens sehr interessant war. Die erste ist Verringerung der Komplexität in den Verantwortlichkeiten und neue Zusammenarbeit gestalten. Das ist ja ein Punkt, den zum Beispiel auch der Normkontrollrat aufgestellt hat in einem seiner letzten Berichte. Ja. Also wir als Kommune müssen uns ja als eigenständige Einheit definieren und wir müssen bestimmte Services erbringen, die entweder gesetzlich vorgegeben sind oder von uns auch politisch in den Kommunen halt festgelegt haben. Im Moment sieht das ganze Thema so aus, dass es verschiedene Anbieter gibt, die solche Dienstleistungen am Markt für uns platzieren. Da konnte man bisher frei wählen. Wenn es jetzt den OZG mit dem EFA-Prinzip kommt, können wir das gar nicht machen. Das heißt, wir haben automatisch eine bestimmte Anzahl an Dienstleistern. Das wird irgendwo zwischen 30 bis 40 wahrscheinlich werden oder mehr. Das wissen wir im Moment nicht so genau. Und das bedeutet, dass wir, um im Prinzip unseren kommunalen Auftrag erfüllen zu können, eine Unzahl von IT-Dienstleistern haben, die wahrscheinlich alle nicht untereinander abgestimmte Prozesse und Services liefern, und wir als Kommune müssten quasi in die Rolle des Dirigenten gehen und das ganze Thema orchestrieren. Und damit wird eine Menge der Effektivität, die man wahrscheinlich durch Online-Dienste auch generieren könnte, schon allein deswegen in den Kommunen nicht stattfinden, weil wir diese Komplexität schlicht nicht in den Griff kriegen können. Das ist wieder eins meiner Lieblingsthemen. Wir haben erst das Dach gebaut und jetzt stellen wir fest, dass wir keinen Keller haben. Aber Rudolf oder Gudrun, was habt ihr da? Das Thema ist ja völlig missraten. In der Umsetzung völlig missraten. Man hat tatsächlich nicht vom Ergebnis her gedacht, sondern hat einfach nur versucht, möglichst schnell diese gesetzliche Forderung zu erfüllen. Und wie hat man das Thema angegangen? Man hat gesagt, naja, man wird dadurch schnell, dass man, ja, gerade das schöne Bild, das Wimmelbild mit den verschiedenen Beteiligten, man hat gesagt, naja, wir werden dadurch schneller, dass wir möglichst viele beteiligen. Und das soll dann immer einmal in der Republik, soll dann sozusagen 30 oder 40 Mal, wie viel Mal dann auch immer ist, sollen dann diese Themen angegangen werden. Aber man hat sich, wie du richtig sagst, Thorsten, überhaupt keine Gedanken dazu gemacht, wie bringen wir das zusammen? Rechtlich, organisatorisch, technisch, das kann man ja, ich bin kein Mathematiker, aber ich verstehe noch die vier Grundrechenarten, und das kann man ja multiplizieren, was da rauskommt. Also man muss ja nur von 16 Bundesländern ausgehen und sagen, naja, und dann haben wir verschiedene IT-Dienstleister und dann haben wir insgesamt halt 10.000 Kommunen, und die müssen dann versuchen, N Beziehungen, die sich eben aus dieser Multiplikation ergeben, dann beherrschen. Und jetzt langsam dämmert allgemein die Erkenntnis, dass hier Komplexität geschaffen wurde, die man wieder verringern muss, die man wieder in den Griff bekommen muss. Nur fehlt die Idee. Dann kommen solche Ideen wie Fitstore, die soll alles lösen. Dann kommen Ideen wie Dachabkommen, die alles lösen sollen und so weiter. Und es passt alles jetzt erkennbar, weil die Zeit ja auch knapp wird, das passt nicht mehr wirklich zusammen. Ja, und dann hat man eine Chance gewittert, das ist die übliche, früher hat man gesagt, Scheckbuchdiplomatie, die hat man übertragen auf das Thema und hat gesagt, naja gut, dann stopfen wir ganz viel Geld rein und das wird alles lösen. 1,4 Milliarden aus dem OZG Umsetzungspaket Corona-Hilfe. So, und jetzt stellt man fest, nee, das löst gar nichts. Das macht es komplexer. Macht es nur noch schlimmer. Weil wenn Geld zur Verfügung steht, kann man Komplexität ausdehnen. So, und ich verstehe diese Dresdner Forderungen als echten Hilfeschrei der Kommunen, dass dieses Problem jetzt aus Kommunalsicht dringend einer Lösung bedarf. Und zwar, wenn wir bis Ende 2022 irgendwas vorweisen wollen, dann läuft uns ja auch die Zeit davon. Und am Schluss wird Folgendes passieren. Am Schluss werden die Bürger in München oder in Rosenheim oder in Ingolstadt werden zu dem jeweiligen OB gehen und werden Ende 22 sagen, wo sind jetzt all die schönen Online-Dienste, die ihr uns laut OZG bieten müsst? Und dann wird der OB nicht sagen können, naja, also der Bund hat es irgendwie versemmelt oder der Freistaat Bayern hat uns was nicht geliefert, sondern der Bürger, die Bürgerin erwartet es von seiner kommunalen Einheit. Und genau in die Richtung, glaube ich, muss man die Dresdner Forderungen interpretieren, nämlich das Verlangen, dass man, und ich halte es für legitim, dass man diese Leistungen aus einer Hand bekommen kann, dass man einen Ansprechpartner bekommt, der die Integration managt, der die Schnittstellen managt. Ich meine, allein wenn man sich einen Dienst anschaut, Wohnsitzummeldung, dann kommen da x Beziehungen ins Spiel, am Ende noch Bundesdruckerei und Bundeszentralamt für Steuern und Pass- und Ausweisregister und Einwohnermelderegister und was weiß ich alles. Und ich kann nicht erwarten, dass man das alles auf der kommunalen Ebene löst. Das geht nicht. Zumal es ja Länder gibt, die uns das vormachen. Also ich habe ja, mein letzter Podcast war mit Estland. Und die haben als allererstes mal einen Keller gebaut. Die haben dieses X-Road gebaut, haben Standards geschaffen, haben gesagt, so, jetzt haben wir das Thema und jetzt kann jeder IT-Dienstleister, jeder Softwarehersteller, egal ob kommunal, ob aus der freien Wirtschaft, kann jetzt diese Leistungen bauen. Und jede Kommune kann sich das dort kaufen, wo sie das möchten. Und das ist ja auch ein richtiger Ansatz zu sagen, geht ja auch in die Schnittstellen, standardisierte Schnittstellen, das, was wir ja auch schon längst nicht nur als AKDB, sondern auch als Softwarehersteller mit dem Verband gefordert haben. Und weil das ist ja insgesamt das Thema, was ja auch in der Wartung und Pflege und dahinten, also was ja auch weitergeht. Und wenn es der Kollege schon gesagt hat, natürlich müssen die Softwarehersteller hier mit an den Tisch, um die Kommunen zu unterstützen, weil wer hat denn die Kommunen in den letzten Jahren hierbei unterstützt? Das waren ja diejenigen, also das waren ja wir, die natürlich an Grenzen gestoßen sind, was die rechtlichen Gegebenheiten betraf. Natürlich konnten wir keine Registerabrufe machen, obwohl wir sie gerne gemacht haben, um eben Unterschriften, Passfotos oder ähnliches übergreifend zu nutzen. Aber das war, muss man schlichtweg sagen, bis zu diesem Frühjahr oder spätes Frühjahr, Frühsommer schlichtweg nicht möglich, obwohl die Forderung danach schon seit Jahren im Raum war. Und da muss man natürlich sagen, es ist schön, dass das gekommen ist, ist gar keine Frage. Aber es hat natürlich die Rahmenbedingungen jetzt völlig auf den Kopf gestellt, als die Softwarehersteller in geübten Bund-Länder-Arbeitsgruppen auch vor Jahren das auch schon besprochen haben, war das ja immer auf die lange Bank geschoben, wie kann man denn Standards entwickeln, wie kann man Grundlagen schaffen für eine Digitalisierung. Ich meine, die AKDB hat es ja vorgemacht, mit 10 Jahren Digitalisierung für den Freistaat. Nicht umsonst ist ja zwar mit einem kleinen Vorsprung, aber beim E-Government-Monitor, den ja die D21 im Frühjahr veröffentlicht hat, hatte ja unsere Staatsministerin einen Teilumfrage nochmal gemacht für den Freistaat Bayern. Und da hat sich ja deutlich abgezeichnet, dass wir in Bayern mit der digitalen oder im digitalen Reifegrad fortgeschrittener sind als im Rest der Republik. Woran liegt das? Weil die AKDB natürlich hier seit 10 Jahren Dienste im Freistaat auch schon anbietet und auch in die Nutzung gebracht hat und natürlich da die Bürgerinnen und Bürger, auch die Kommunen das gewöhnt sind und es auch nutzen. Aber in dem Moment, wo ich natürlich jetzt hier Landesdienstleister, weil ich ja über das OZG, ich bin jetzt so in der Fachsprache, ich hoffe, das ist okay, für die nicht geübten Gehörer. Ist ein Fachpodcast. Ist das OZG und die themenfeldführenden Länder, weil Bundesländer sind keine Softwareentwicklungshäuser. Wie denn auch? Ja, kein einziges Bundesland hat ein kommunales Fachverfahren Softwareentwicklungshaus, geschweige denn Personen und Menschen, die OZG-Dienste machen. Insofern ist natürlich die Frage, ob das richtig ist, hier Bundesländer zu beauftragen, die dann mühevoll über Vergaben oder über Inhouse, also höchst interessante Inhouse-Konstruktionen, die ja dann hier geschaffen werden, ob das richtig ist, hier völlig nicht mit der Fachmaterie vertraute Menschen oder weniger mit der Fachmaterie vertraute Menschen zu beauftragen, um dann zu schauen, ja, wie bringe ich das dann entweder in die Kommunen und geschweige denn dann noch über die länderübergreifenden Kommunen, wo ja überhaupt keine wieder eine Bindung stattfindet oder eben auch Erfahrungen bestehen in der Zusammenarbeit, weil jeder einzelne OZG-Dienst muss ja auch an Fachverfahren angebunden werden, in eine eigene Infrastruktur eingebunden werden. Und ich glaube, und das insofern kann ich diese Forderung auch nachvollziehen, ich befürchte nur ein Stück weit, dass man eben auch drüber nachdenken muss, oder was heißt befürchten, man muss natürlich auch die Konsequenz so einer Forderung nachhaken und fragen, wird's denn dann besser? Und oder kann man nicht noch einen Weg finden, um eben hier in neue Wege zu gehen? Ich glaube, wir sollten langsam mal weitermachen zum nächsten Punkt. Aber vielleicht, Thomas, hast du noch was zum Ergänzen? Weil sonst würde ich gerne weiter auf den nächsten Punkt. Ich denke, einige Dinge werden sich wiederholen. Und hast du noch was zu dem ersten zu sagen? Also ich möchte dem Rudolf und der Gudrun da zustimmen. Also wir sehen die Problematik aus der kommunalen Perspektive exakt gleich. Und ich denke, bei den anderen Themen werde ich das nochmal vielleicht etwas mehr erläutern. Genau, dann gehe ich gleich weiter zum zweiten Punkt. Kommunale Kernkompetenz, Stärkung der digitalen Daseinsvorsorge ermöglichen. Ich denke, das ist ja ein Thema, mit dem sich zum Beispiel die AKDB seit 50 Jahren beschäftigt. Wie sieht es in München aus? Also die AKDB ist ja für uns ein strategischer Partner, macht schon sehr viele Fachverfahren für uns. Wir sind dort auch, glaube ich, zumindest im Kfz-Verfahren machen wir auch Online-Dienste, wollen natürlich deutlich mehr Online-Dienste haben. Und für uns ist ja das Ziel als Kommune, wir brauchen mehr digitale Services für unsere Bürgerinnen. So, und unter digitalen Service verstehe ich zum Beispiel deutlich mehr wie jetzt ein Online-Angebot. Online-Angebote, je nachdem, wie man sie interpretiert, landen wahrscheinlich oft in PDF-Geschichten. Das heißt, es gibt keine durchgängigen Prozesse. Es wird halt online erfasst. Wir haben aber oft Prozesse, die ineinander greifen. Also wenn jemand nach München zieht, ne, dann wird er nicht nur seine Meldebestätigung und Umzug und weiß der Teufel, was man noch sonst anders an Dingen macht, machen wollen, ne? Sondern da müssen einfach, wenn man die Daten einmal erfasst habe, ein ganzes Paket an Services losgehen. Ich bin heute ziemlich sicher, dass das mit der jetzigen OZG-Planung so nicht funktionieren wird, weil es im Prinzip keine einheitliche IT-Architektur ist. Und die IT-Architekturen, die ich ja bisher so kennengelernt habe, sind einfach IT-Fachverfahren. Aber wir wollen ja nicht neue IT-Fachverfahren einbringen in das Thema, sondern wir wollen ja einfach eine Plattform haben. Das muss heute meiner Meinung nach, wenn wir wirklich über digitale Daseinsvorsorge reden, so funktionieren wie bei Amazon oder anderen Plattformherstellern, die einfach da die Standards gesetzt haben. Ich muss alles mit dem Handy machen können. Ich muss mich nicht drum kümmern, wie es zu bedienen ist. Also keiner liest ja eine Bedienungsanleitung, wenn er bei Amazon was macht. Es muss einfach intuitiv sein, es muss einfach sein und immer aus der Bürgerinnen- oder Bürgerperspektive gesehen werden. Man darf auch nicht ein einzelnes Fachverfahren als das Leitbild sehen oder einen Online-Prozess, sondern es gibt ja immer oder es gibt ja oft einen Themenkontext, mit dem der Bürger oder die Bürgerin auf uns zukommt. Also gerade beim Thema Umzug, ich will nach München ziehen. Na, dann sind da verschiedene Sachen eben abzudecken und die müssen automatisch getriggert sein und vollautomatisch laufen. Wir wissen ja zum Beispiel auch, wann ein Führerschein abläuft oder ein Reisepass abläuft oder wann Kinder in die Schule kommen. Ne? Wir müssten auch aus der Verwaltung heraus ganz klar sagen, liebe Bürger oder liebe Bürgerin, ne, Lise kommt jetzt in die Schule, bitte das Folgende beachten und dieses und jenes arrangieren. Das können wir nicht machen, wenn ich einfach im Prinzip 30 oder 40 verschiedene Anbieter habe, die immer Teile der Prozesse in eigener Regie machen. Ich habe ja wahrscheinlich nicht mal einheitliche Benutzeroberfläche, wenn ich das als Online-Dienst anbiete. Ne? Dann sieht das eine so aus und das andere so. Wir kommen übrigens auch in eine ganz schwierige Situation rein als Kommune. Es gibt nur noch Monopole. Es gibt für ein, oder sagen wir mal, für ein Paket von Online-Services genau einen Anbieter. Ich kann gar nicht mehr sagen, dass ich zur AKDB will, weil ich dort immer wüsste, dass ich auch meine ganzen Schnittstellen zu den Fachverfahren habe. Ich bin da mal bei Dataport, dann bei Ecom One und bei verschiedenen Anbietern. Ich bin heute immer noch nicht sicher, wie man das machen mit den Daten. Für viele Prozesse muss man ja Daten einfach eingeben. Also nehmen wir an, ich registriere mich mit Thomas Böhnig, gebe da mein Geburtsdatum und eine Adresse ein und dann müsste ein anderer Satz an Daten eigentlich im Hintergrund geladen werden. Heute, wenn man die AKDB-Fachverfahren in München einsetzt, und die AKDB ist ja nicht nur ein Dienstleister, sondern schon ein strategischer Partner der Landeshauptstadt München, ne, kann ich davon ausgehen, dass ich das einfach als Service kriege, ne, und der Bürger gibt 3, 4 Daten ein, dann hat er alles und dann drückt er bloß noch Knöpfe und an der einen oder anderen Stelle macht er noch eine Entscheidung und es würde funktionieren. Wenn ich jetzt eine Dataport-Anwendung habe, die im Prinzip nicht auf meinen Datenbestand zugreifen kann, weil ich jetzt zum Beispiel keine Daten dann nach Hamburg oder Kiel repliziere, ne, oder dann im Prinzip aufgrund von Sicherheitsverfahren oder andere Dinge, ne, keinen Zugriff geben will, weil die vielleicht dann wieder in Hamburg zwischengespeichert werden müssen, da ist es wieder dann schon rechtliche Probleme, kommt der Datenschutz ins Spiel, wird es am Ende nicht funktionieren. Und da sind wir wirklich sehr, sehr enttäuscht als Kommunen, weil wir setzen auf bestimmte Dienstleister und ich möchte am Ende, wenn ich es noch kurz sagen darf, wirklich, wenn man schon nur Online-Dienste anbietet und gar nicht digital machen, dann will ich die Online-Dienste genau von einem Anbieter habe und das nicht aus der Fitco oder dem Fitstore, die sind dafür nicht aufgestellt, sondern unser Anbieter, von dem wir uns es wünschen werden, wäre schlicht die AKDB. Und dann bekomme ich dort eben ein paar hundert Services, aber die alle miteinander funktionieren und das ist heute nicht der Fall. Das, was ich einkaufen kann, ist so gemacht, teilweise auch wahrscheinlich mit landesspezifischen Ausprägungen, da weiß ich noch gar nicht, wie das Thema ausgeht, dass wir das in München nur mit extremen Aufwand oder enormen Komplexität zum Fliegen kriegen könnte, während mein IT-Dienstleister quasi in der gleichen Kommune sitzt, fast um die Ecke, und von dem könnte es mit besserer Qualität wahrscheinlich sogar zu günstigeren Kosten kriegen, ne? Und ich hätte immer noch die freie Wahl, wenn mal die AKDB was nicht anbietet, was kommt, dass ich dann eventuell noch einen anderen Anbieter mir suchen könnte. Das ist alles in der neuen Konstellation nicht drin. Und damit fühle ich mich als Kommune nicht wirklich gut versorgt in Zukunft. Und es wird enorme Summen auch in der Wartung verschlingen, weil man wird, wenn man das einmal gemacht hat, natürlich nicht sofort ablösen, sondern man wird es mit dauerhaft am Leben halten. Und das heißt, diese Ressourcen werden uns bei der echten Digitalisierung oder bei der Plattformentwicklung fehlen. Und wir kriegen damit eine Komplexität rein, wo meiner Meinung nach enorme Menge an Fehlerpotenzial, rechtliche Risiken drin sind, von der IT-Sicherheit mal ganz zu schweigen. Also nehmen wir an, die AKDB hat einfach bestimmte IT-Sicherheitsverfahren, ne, den anderer Anbieter nicht hat oder anders macht. Jetzt haben wir mal irgendwo ein Problem drin, ne, und ja, wer löst mir das? Der Support ist nicht geklärt und viele, viele andere Dinge. Also sehr enttäuschende Konstellation. Und daher immerhin weiterhin eine große Unzufriedenheit. Und das heißt, die Dresdner Forderungen waren der Einstieg aus der kommunalen Sicht in dieses Thema. Ich gehe davon aus, dass wir noch deutlich mehr Forderungen bringen müssen, weil wir sonst nicht in der Lage sein werden, unseren kommunalen Auftrag erfüllen zu können. Vielleicht ein Ansatz. Ich glaube, wir müssen von einer Vorstellung ausgehen, die das OZG zwar vorgibt, aber nicht durchhält. Das OZG hat ja in der Umsetzung, BMI und alle Beteiligten haben ja immer geschworen, Nutzerzentrierung. Das war ja das große Mantra, das man vor sich herträgt. Aber der Nutzer, die Nutzerin, will ja nicht nur einen Umzug anmelden, sondern hat, wie du richtig sagst, ja ein Bündel an Anliegen. Und wenn heute jemand in euer Bürgerbüro kommt, dann sitzt da jemand und der nimmt dieses Anliegen entgegen und sagt, okay, dann machen wir jetzt die Ummeldung, dann gibt es einen Personalausweis, dann machen wir dann einen Personalausweis, dann nimmt man als nächstes, haben Sie ein Auto, denken Sie dran, das Auto muss umgemeldet werden, auch beim Umzug in der Stadt und so weiter und so weiter. Eine Mülltonne, brauchen Sie einen Bibliotheksausweis und dann haben wir dann noch ein Angebot, Freizeit und so weiter. Und wenn wir wollen, dass diese Behördengänge in Zukunft nicht mehr notwendig sind. Und das ist unser großes Ziel. Wir sagen, keiner muss mehr aufs Amt. Wenn wir das wollen, dann müssen wir dieses Anliegen denken. Und dann wird diese Bürgerin, dieser Bürger online ein Bürgerbüro betreten. Und dann muss ein Bot in der Lage sein, das abzubilden, das abzufragen. Und so ähnlich wie bei Amazon, wo dann die Frage kommt, andere Nutzer wollten auch, muss in dem Kontext die Frage kommen, ja, du hast dich jetzt umgemeldet, hast du auch noch Kinder? Wie schaut's aus mit Punkt, Punkt, Punkt? Und das kann das OZG in der jetzigen Umsetzungskonzeption überhaupt nicht leisten. die Themenfeldführerschaft, an der entlang dann auch die Entwicklung von Diensten erfolgt, bildet dieses Anliegen nicht ab. Und ich weiß ehrlich nicht, wie wir das aufgelöst bekommen. Wir können die ganzen technischen, organisatorischen und so weiter Themen versuchen wir jetzt zum Beispiel über die GAF Digital zu lösen. Da werden wir vieles abfackeln können und da bin ich ja überzeugt davon, wir kriegen das eine oder andere drängende Problem gelöst. Aber dieses Grundsatzthema, das ist versemmelt. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man findet sich damit ab oder ist jetzt unser Weg, zu sagen, die Finanzierung durch 1,3 Milliarden, das Loch neben dem Berliner Flughafen, wo die verbuddelt werden, habe ich übrigens schon gesehen, die 1,3 Milliarden ignorieren wir und wir konzentrieren uns darauf, dass wir unseren Kommunen, die bei uns eine Leistung erwarten, solche Dienste anbieten. Ich meine, es ist versenktes Geld. Das muss man dann ehrlicherweise sagen. Da muss ich auch gleich noch eins sagen, wozu gibt es denn die kommunalen IT-Dienstleister? Das OZG zwingt aktuell dazu, alle Kommunen dazu, sich mit dem Thema Digitalisierung und Umsetzung von Online-Leistungen zu beschäftigen. Also es bleibt für die Kommunen, ihre eigentliche Arbeit bleibt liegen, weil sie sich nicht darum kümmern können, weil sie sich jetzt darum kümmern müssen, dass das OZG umgesetzt wird. Und da liegen aber auch einfach nicht die Kompetenzen. Wo sind denn, gut, eine Stadt wie München hat eine große IT-Abteilung, die haben ausreichend digitale oder IT-Kompetenzen. Aber eine kleine Kommune von so einer 10.000, 20.000 Einwohner-Gemeinde, die haben diese Kompetenzen nicht. Die müssen sich aber genauso drum kümmern wie zum Beispiel eine Stadt wie München. Das wird ja überhaupt nicht gelöst, gerade für die bayerischen Kommunen. Das ist ja das, was auch angesprochen wurde. Gerade für die kleinen Kommunen ist es überhaupt noch schwieriger, aus anderen Bundesländern so etwas in ihre Umgebung, in ihre lokale Infrastruktur, wie groß oder wie klein es mag dahingestellt sein, zu integrieren. Und da ist es aber auch umso wichtiger, nochmal zu hinterfragen. Das eine ist, Dienste sozusagen oder Komplexität woanders hin zu delegieren, aber es kann ja auch ein Ansatz sein zu sagen, jeder Kontaktpunkt ist wichtig für den Bürger und Identifikation findet ja über viele Kontakte mit der Stadt statt oder mit der Gemeinde. Und wenn man das natürlich, so wie es in unseren Vorstellungen ist, gut macht, eben mit einer Plattform, mit verschiedenen Diensten, mit auch einer mit verschiedenen Anbietern, aber natürlich ohne großen Aufwand für die Kommune, die Infrastruktur Herausforderung dann nicht mehr zu bewältigen hat, weil das ist ja unsere Aufgabe, sowohl als Softwareentwicklungshaus, aber natürlich auch als Infrastrukturgeber. Ich glaube, da liegt natürlich auch nochmal so ein bisschen der Unterschied vielleicht zu anderen Landesdienstleistern, wo wir hier natürlich eine besondere Position auch einnehmen als AKDB. Aber unser Ansinnen, und da das wissen Sie auch, das weißt du, Thorsten, auch, du hast ja auch versucht, auch mal einen Dienst sozusagen auch in die Funktionalität zu bringen, in die Produktion zu bringen, wie schwierig sowas sein kann, wenn man eben da an verschiedenen Herausforderungen, also mit Softwareentwicklern, mit Kommunen zusammenarbeiten muss. Und da ist, glaube ich, schon wichtig, dass man da die Fachkompetenz im Hintergrund hat und vor allen Dingen, ja, das für den Bürger macht. Und das ist, glaube ich, das macht unseren Mitarbeitern auch Spaß, da jetzt neue Wege zu gehen. Natürlich ist es schwierig, sowohl für die Bürger als auch für so Mitarbeiter, das irgendwie zu kommunizieren, zu sagen, da kommt jetzt was vom Bund. Ja, jeder fragt sich, ja, was kommt denn dann? Jeder ahnt was Schlimmes, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch schon eine Herausforderung gegen 1,3 Milliarden. Ich meine, Thomas, du wirst es auch wissen, du fragst dich natürlich auch, muss ich jetzt auch nochmal 200 Millionen zur Verfügung stellen oder muss ich meinen Stadtrat drum bitten? Was sagt denn der Herr Reiter, wenn du sagst, ich brauche 200 Millionen, dann wird er sagen, ja wieso, wir sitzen doch am Tisch des IT-Planungsrates und da sind doch 1,3 Milliarden, die gerade ausgeschüttet werden. Warum nimmst du denn da etwas nicht? Und das ist natürlich schon auch eine Frage, wie geht man damit um? Und deswegen glaube ich, ist richtig, dass man da natürlich nochmal grundsätzlich reingeht, wobei ich auch, vielleicht ganz kurz am Ende noch, denke, es ist nicht zu spät, umzusteuern. Also das darf man natürlich als Grundsatz niemals vergessen, dass man eingeschlagene Wege auch wieder verlassen kann. Vielleicht zu dem Enttäuschung dem einen oder anderen. Aber am Ende des Tages muss sich ja jeder fragen, was ist das Ziel und erreichen wir mit diesem Weg das Ziel? Weil es gerade so gut passt und weil der Punkt 3 sehr emotional ist, das weiß ich jetzt schon. Deswegen würde ich gleich mal zum Punkt 4 übergehen und das Ganze mal als Frage stellen. OZG als Treiber für durchgängige Verwaltungsdigitalisierung nutzen. Ist denn OZG tatsächlich ein Treiber für durchgängige Digitalisierung? Man könnte das Gegenteil behaupten. Also jetzt zugespitzt, damit nicht nur bei 3, sondern auch schon bei 4 ein bisschen Emotion reinkommt, könnte man sagen, naja, wenn ich das Ziel nur im Auge habe, ein Frontend zu schaffen und das Online-Zugangsgesetz, sagt ja schon im Titel, es geht um den Zugang, dann wird es schwierig. Und ich sage jetzt mal, die Formulierung OZG als Treiber für durchgängige Verwaltungsdigitalisierung nutzen, heißt letztendlich nichts anderes, als aus einer lahmen Ente versuchen, einen Adler zu machen. Und kann man versuchen. Letztendlich muss man sagen, dann ist das OZG aber falsch formuliert. Dann ist der gesetzliche Auftrag greift zu kurz. Und bei aller Liebe, es wird ja immer gepriesen, das ist der Treibsatz, der uns in der Digitalisierung vorwärts bringt. Ja, das mag schon sein, dass damit der Verwaltung insgesamt das Thema mehr Fahrt bekommen hat. Aber ich meine, ja, wenn man sich auf dem falschen Weg befindet, einfach nur mehr Gas zu geben, ist ja noch nicht die Lösung. Vielleicht noch auch ein kleiner Punkt, der mich da auch immer ein bisschen mit beschäftigt. Warum ist OZG so fokussiert auf die Kommunen? Es gibt so viel Digitalisierungsleistungen bei Bund und Ländern. Jeder kennt seinen Rentenbescheid oder jeder kennt das Thema wir in Bayern zumindest mit der Bundesagentur für Arbeit, Familienkassenthemen. So, und da ist natürlich auch die Frage, wo ist die Digitalisierung, die so fokussiert vorangetrieben wird? Digitallabore für Dienstleistungen beim Bund, bei den Ländern. Und da ist natürlich auch nochmal hier die Frage, bei allen Digitalisierungslaboren, ich meine jetzt zum Schluss das Wimmelbild, Sie haben es vorhin kurz gezeigt, vom ET-Planungsrat sind ja auch die Kommunen, glaube ich, bei dem einen oder anderen Digitallabor mal beteiligt wurden. Aber da natürlich eine User-Journey zu machen, sowohl für Kommunen als auch für den Bürger, ist natürlich nur ganz langsam erfolgt oder gar nicht am Anfang. Beziehungsweise, ich sage es, um es nochmal zu fokussieren, Digitalisierung findet nicht nur in der Kommune statt. Und wenn man in Deutschland von der Digitalisierung spricht, gehört natürlich die Bund- und Länderebene mit dazu. Also ich möchte es gerne reflektieren. OZG ist kein Treiber für die Digitalisierung und wird so, wie der Rudolf gesagt hat, sich eher negativ entwickeln. Es basiert auf einer IT-Vorstellung, die aus dem letzten Jahrtausend resultiert, die man einfach weitergedacht hat und die so konzipiert ist, dass Bund und Länder quasi den Kommunen bestimmte Aufgaben ins Buch geschrieben haben und dafür jetzt Geld ausgeben, dass bestimmte Dienstleister nach dem EFA-Prinzip IT-Services machen. Unter Digitalisierung verstehe ich Kulturwandel, Prozesse zusammenfassen an einer Stelle, die Prozesse auch vereinfachen, ne? Datenerfassung und viele andere Dinge komplett zu reduzieren oder automatisieren und viele, viele andere Dinge. Alles das wird OZG nicht bieten. Und damit kommen wir praktisch in die Situation rein, dass wir statt Digitalisierung zu machen und zu leben und auch bestimmte Dinge einfach anzufassen, die nicht nur IT sind, von Kulturwandel beginnen, Hierarchieabbau, Bürokratieabbau, Gesetzgebung digitalisierungsfähig machen, ne, als Endgerät das Handy in den Fokus zu nehmen. Also ich kann Amazon komplett mit dem Handy bedienen, ne, das würde ich bei OZG, denke ich mal, nicht so schaffen. Und am Ende bekomme ich als Kommune eben den Auftrag zu digitalisieren. Als IT-Verfahren werden mir Online-Prozesse zur Verfügung gestellt, die eben nicht zur Digitalisierung beitragen. Ich werde damit die digitale Daseinsvorsorge eben nicht anbieten können. Ich werde nicht rationalisieren können. Wir alle in den Kommunen haben ja das Problem Finanzmangel, Personalmangel, steigende Komplexität. Das ist was anderes wie komplizierter zu werden. Komplexität ist deutlich schwieriger zu handhaben, muss man klar und deutlich sagen. Ne? Und wir werden so Themen wie E-Akte oder andere Dinge damit gar nicht realisieren können. Ne? Wie kriege ich jetzt meine Daten vom Fachverfahren A, das aus Hamburg kommt, kombiniert mit dem Fachverfahren B, das dann vielleicht aus Sachsen kommt, ne, in meine E-Akte und solche Geschichten rein. Deswegen ist es schwierige Sache. Klar ist, man muss es jetzt fertig machen und das OZG-Thema machen. Aber ich vermisse die Diskussion. Es gibt keine Diskussion, wie geht's nach 2022 weiter. Gibt's nicht. Wann wird endlich das Thema Plattform angenommen? Ne? Der Bürger oder die Bürgerin wollen auch nicht Online-Formulare ausfüllen, die sie dann ausdrucken oder andere Dinge machen. Die wollen das komplett haben. Sie wollen auch eine Plattform haben, wo sie sich einmelden. Da steht auch vielleicht ein Postfach drinnen. Da steht drinnen, Achtung, aufpassen, ne? Reisepass läuft ab und viele, viele andere Dinge. Und das ist eben Digitalisierung. Solange der Plattformgedanke nicht im Vordergrund steht, wir ausschließlich aus den Bürgerinnen oder auch der Wirtschaftsprozessen heraus denken und dann einheitliche Verfahren machen, die man intuitiv und immer gleichartig bedienen kann, werden wir keine Digitalisierung in den Kommunen erleben und damit wird die kommunale Daseinsvorsorge vielleicht von München etwas besser gemacht werden können, weil wir mehr Ressourcen haben, von den kleinen Kommunen gar nicht. Eine Plattform würde heute einfach sicherstellen, dass wenn ein Prozess live gesetzt wird, der bundesweit zur Verfügung steht. Wenn wir eine OZG-Leistung neue Angebote kommen, müssen alle Kommunen hingehen, versuchen das in ihre IT-Umgebung zu implementieren und dann die ganzen Rahmenbedingungen schaffen, dass es funktioniert. Und das ist fatal. Zumal hier ja auch noch der Herr Bürger vom BMI deutlich kommuniziert hat, ab 01.01.2023 sind wir raus. Liebe Kommunen, kümmert euch dann mal selber, finanziert wird es nicht mehr vom Bund und das wird noch das größte Chaos werden, wenn die ganzen schönen, bunten Oberflächen, die sowieso keine große Anbindung an Backends haben, dann plötzlich da frei in der Welt rumsausen und die keiner mehr wartet, weil kein Geld mehr dafür da ist. Ich weiß auch nicht, wie eine AKDB das lösen will. Ne? Ich habe ja bestimmte Fachverfahren. Ich werde schon die Erwartungshaltung an die AKDB transportieren müssen, dass ich erwarte, dass alle Online-Dienste irgendwann darauf zugreifen. Das ist richtig, aber auch die Erwartung kann ich nachvollziehen. Ich sage aber auch gleich dazu, wir haben das Problem der Finanzierung nicht erst ab 2023. Wir haben das Problem der Finanzierung schon viel früher, weil diese Online-Dienste nämlich, wie sich ja jeder vorstellen kann, Anforderungen an die Fachverfahren richten. Weil die springen ja an verschiedene Stellen auf heute noch nicht vorhandene Schnittstellen in Fachverfahren. Und diese Schnittstellen werden nicht finanziert von niemandem. Das heißt, natürlich werden sie am Schluss von jemandem finanziert. Und wer ist es? Die Kommunen. Die Kommunen am Schluss müssen finanzieren, dass diese Online-Dienste angebunden werden an ihre Fachverfahren. Das ahnen die Kommunen allenfalls. Wissen tun sie es noch nicht. Und wir sprechen nicht über irgendwelche Kleinigkeiten. Wir sprechen da, wenn wir das bundesweit betrachten, über staple tief dreistellige Millionenbeträge. Wenn ich da alle Fachverfahren und alle Online-Dienste betrachte, wir haben es für ein Fachverfahren bundesweit durchgerechnet, da kommen wir schon auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Und es ist nicht finanziert, ist ausdrücklich ausgeschlossen aus der Finanzierung. Wir werden da auch eine Initiative starten in Richtung Bundesinnenministerium, weil wir glauben, das geht so nicht. Jede Kommune hat x Fachverfahren. Wenn jetzt jeder Fachverfahrenshersteller versucht, sich zu refinanzieren für seinen Aufwand, irgendjemand muss es ja bezahlen bei den Kommunen, das wird ein riesengroßes Aufjaulen auf der kommunalen Ebene geben. Die ahnen es, glaube ich, am Ende des Tages noch nicht. Und das setzt ja auch nur ganz kurz noch als Ergänzung voraus, dass die sogenannten OZG-Standards, also so nach den Standards, nach den 6 sind's ja jetzt, vorher waren es ja 9, wo eben Offenheit, also eben keine proprietären Systeme, Anbindung an die Fachverfahren, synchrone Themen und all diese Sachen abgefordert werden, setzt ja voraus, dass die erfüllen die OZG-Standards des BMI. Und da wissen wir ja auch positiv, dass das noch nicht der Fall ist, aber es prüft ja auch keiner nach. Und das ist natürlich auch die Frage, wie gehen wir damit um? Wie geht da ein Bund damit um? Vor allen Dingen, was sagen die über 10.000 Städte und Gemeinden in Deutschland, wenn sie dann solche Dienste halt auch vielleicht das ein oder andere Mal nicht nutzen können? Und insofern glaube ich, müssen wir da noch tiefer einsteigen und es wäre halt gut, wenn wir da auch auf anderen Ebenen noch Gesprächspartner finden. Ja, aber ich kann relativ genau sagen, was, glaube ich, die meisten Kommunen sagen wäre. Ne? Wir brauchen nicht einer für alle, dass jeder sein Ding durchzieht, sondern wir brauchen ein sauberes Angebot an, sag mal, Fachverfahren, die ich jederzeit mir ordern kann. Aber ich erwarte schon als Kommune, dass heute eigentlich alle IT-Dienstleister an einer Plattform arbeiten und dort ihre Ressourcen reinstecken und damit im Hintergrund auch sicherstellen, dass solche Schnittstellenthematiken einfach schon fokussiert sind, ne? Und dann benutzt sich eine Plattform bundesweit, in der dann die landesspezifischen Themen einfach schon berücksichtigt sind. Und dann kann ich als Kommune wirklich Wirkung erzeugen und meinen Bürgerinnen und Bürgern digitale Services machen, die heute, sag mal, die dürften Amazon und anderen Dingen nicht nachstehen. Dann sind wir unattraktiv. Kein Bürger oder Bürgerin wird komplizierte Fachverfahren nutzen oder irgendwelche Dinge aufrufen. Ne? Und wenn uns nur, sage ich mal, immer als Kommune einen Impuls gibt, wenn er was dringend braucht und überhaupt nicht mehr vermeiden kann, ne, dass er bei uns irgendwie vorbeikommt oder das digital macht, dann haben wir kein Angebot, das irgendwas taugt. Wir müssen ja auch über die sozialen Medien nachdenken. Ne? Wir haben ja heute das Problem, dass viele, vor allem junge Menschen, gar keine Nachrichten oder Zeitungen mehr lesen, sondern sich ausschließlich über soziale Medien oder sagen wir jetzt über Spiegel Online oder andere Dinge halt informieren. Ne? Wir müssen das genauso verbinden mit unserem Serviceangebot und das ist auch digitale Daseinsversorgung, dass wir politische oder gesellschaftliche Nachrichten machen. Wir als Kommune sind ja auch angehalten, eben nicht nur wirtschaftliche Ziele zu verfolgen, ne? Sondern wir müssen gesellschaftliche Ziele verfolgen. Trotzdem muss eine AKDB sich durchfinanzieren. Und wenn jeder eben sein Ding macht, dann muss man kein großer Mathematiker sein, wird es x-mal teurer und x-mal langsamer, weil am Ende die Komplexität so groß wird, dass es keiner beherrscht. Wenn aber alle kommunalen Dienstleister an einer Plattform arbeiten würden, dann hätte man in wenigen Jahren ein wahnsinnig gutes System. Man könnte je nach Qualität des Dienstleisters, ne, auch da mal die Prioritäten setzen. Wer einfach einen guten Job macht, kriegt mehr Aufträge, ne? Und wer nicht so einen guten Job macht, eben nicht. Und man könnte gleich das Thematik der Fachverfahren, die wird es ja immer noch geben, auch in Zukunft. Auch Amazon nutzt SAP oder andere Fachverfahren im Hintergrund, ne? Sondern wir haben einfach eine Plattform drüber gesetzt. Und das Ziel ist, alles mit dem Handy machen können oder von mir aus mit dem Tablet. Es ist einfach und geht komplett ohne Bedienungsanleitung. Also ich kenne keinen, der da jetzt eine Schulung zu Amazon-Einsatz gemacht hat. Selbst Händler können das total easy machen. Ne? Und der große Vorteil wäre auch, wenn wir eine Plattform haben, in der wir die Prozesse dann zusammenführen müssen, würden sich meiner Meinung nach auch diese vielen länderspezifischen oder kommunalspezifischen Themen mit der Zeit auch lösen. Man würde darüber nachdenken, Fachverfahren zu vereinfachen, weil ganz ehrlich, der Bürgerin oder Bürger interessiert nicht, ob Hamburg einen Baum nach dem Durchmesser, ne, oder nach dem Umfang im Prinzip vermisst. Ne? Das ist immer so behördenspezifisches Denken. Da hat man einfach eine Gesetzgebung oder kommunale Rahmenbedingungen, ne? die zu komplexeren Verfahren halt führen. Ne? Brauchen wir alles nicht. Wir brauchen coole Online-Services für unsere Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft. Einfach zu bedienende Anwendungen, ne? Und die sollten einfach modernen Marktstandards und nichts nachstehen und wir müssten weiterdenken, bitte nicht nur IT anbieten. Ne? Wir brauchen digitale Services und digitale Services sind in der Regel immer auch mit sozialen Medien, mit User Experience und vielen, vielen anderen Dingen verknüpft. Ist alles nicht auf der Agenda und wir stecken eine Menge Geld in Systeme rein, die am Ende nichts anderes bringen wie ein Online-Service und das ist die Denke aus dem letzten Jahrtausend. Ich kenne übrigens, also ich habe schon lange gesucht, kein Land der Welt, das das so macht wie wir in Deutschland. Und entweder liegen alle anderen Länder der Welt falsch und Deutschland hat das geniale System erfunden, oder es besteht eine absolut minimale Chance, dass es genau umgekehrt sein könnte. Aber genau bei dem Thema einheitliche Plattform schlägt die Komplexität wieder zu. Wenn ich mir anschaue, wer hier alles von den OZG-Milliarden, wer da dran beteiligt ist und wer da teilhaben möchte, das sind nicht nur die kommunalen IT-Dienstleister. Es sind so viele neue Unternehmen aufgetaucht, die jetzt in diesem Umfeld auch mit von dem großen Topf satt werden wollen. Die kriegt man nie unter einem Hut. Es ist schon schwierig bei den ganzen kommunalen IT-Dienstleistern, die zwar alle zentral organisiert sind über die Vitaco, aber da ist es schon schwierig. Und jetzt kommen noch diese ganzen privatwirtschaftlichen Unternehmen dazu. Das ist schier unmöglich. Glaube ich nicht. Also Amazon hat es hingekriegt und die sind als Buchladen gestartet. Wenn wir dann sagen, wenn wir von unserer bestehenden Infrastruktur, was wir an kommunalen Dienstleistern haben, und die sind ja im Alleschnitt, also mindestens gut, ne, müsste das ein einfaches sein. Man muss nur einen finden, der das Thema als sein Thema identifiziert, dort, sage ich mal, grundsätzlich die Planung halt macht und dann im Prinzip sicherstellt, dass wir am Ende zu dem Produkt kommen, das wir brauchen. Und genau das machen wir nicht, weil wir nicht wollen. Am Können liegt's nicht, das bestreite ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass eine AKDB sowas sogar in alleiniger Regie machen könnte. Aber wir reden hier über bundesweite Angebote. Also kann die AKDB sicher ein Lead für bestimmte Themen übernehmen. Wir brauchen eine Plattform, die im Prinzip sicherstellt, dass wir bundesweit die gleiche Oberfläche, jede Kommune hat die gleichen Prozesse. Und wenn sie das anders haben will, muss es halt selber bezahlen. Ne? Wir haben deutlich geringere Kosten. Wir sind deutlich schneller und effizienter. Und wir werden einen hohen Standardisierungsgrad kriegen. Und ich kriege am Ende, ich habe ja auch viele Fachverfahren, die laufen nur intern, die brauche ich nicht als Online-Service habe, zumindest nicht in der ersten Stufe, werden halt alle miterledigt. Und das lasse ich nicht gelten. ich will nicht hören, was nicht geht. Ich würde gerne das, über das diskutieren, was geht und das, was wir brauchen, ne? Und nicht das, was ein Politiker plant, der einfach nichts mit der Digitalisierung sich auseinandergesetzt und hat und glaubt, das ist ein Online-Dienst. Wer so heute noch denkt, schadet uns am Ende ganz gewaltig, ne? Wir müssten diese Spezialisten ranbringen. Und es gibt so viele kommunale Dienstleister in Deutschland, die hochwertige Software produzieren, ne? Und die sind heute nicht im Lead, sondern sie kriegen was vor die Nase gesetzt und müssen wie die Kommunen quasi einem Strang folgen, der aus ihrer Sicht, also bitte korrigiert es, Rudolf, wenn du das anders siehst, ne, nicht zu dem Ergebnis führt, das wir am Ende brauchen. Punkt. Ja, und man muss dazu sagen, wir haben ja am Anfang schon des Prozesses Angebote gemacht. Wir haben ja schon Konsortien gebildet, die Angebote gemacht haben für eine gemeinsame Entwicklung, gemeinsame Plattform, Unternehmenskonto etc. Man wollte uns nicht. Man wollte uns nicht. Die Länder wollten die kommunalen Dienstleister nicht, weil sie irgendwie stören, weil die irgendwie das kommunale Gekruscht hat, das möchten wir sowieso nicht. Und das, also über die Motive kann man ja trefflich sinnieren. Jedenfalls, man hat sich gegen uns entschieden. Jetzt neuer Anlauf, neue Chance, GAF Digital nochmal erwähnt. Es gibt die Chance, zu so einer gemeinsamen Plattform zu kommen, zumindest zu einem Self-Service-Marktplatz zu kommen. Der wird aber Stand heute nur das aufnehmen können, was in der Weise entsteht. Und wir werden das Problem, das den Geburtsfehler nicht gelöst bekommen. Wir kriegen eine Lösung, die drängendsten Herausforderungen, die das OZG jetzt erzeugt hat, vielleicht löst. Ein bisschen Komplexität auflöst. Ja, also so nach, man weiß ja, der Unterschied zwischen Komplexität und kompliziert. Ja, also kompliziert ist das Einbahnstraßensystem von Verona. Komplex wird's, wenn sich die Richtung jeden Tag unvermittelt ändert, in der man es befahren darf. Und man hat also aus einem komplizierten System jetzt ein komplexes gemacht, indem man also das verteilt hat in der Republik. Jetzt versuchen wir das wieder auf ursprüngliche Kompliziertheit zurückzuführen. Das wird aber nicht die Lösung sein. Es wird das, was der Thomas will, nicht bringen. Das können wir nicht. Da müssten wir nochmal einen ganz anderen Ansatz fahren und anders an die Dinge rangehen. Aber ich glaube nur, es führt nur eine Lösung über das Demonstrieren von Möglichkeiten. Also wir können, glaube ich, nur überzeugen durch Praxisbeispiele, wo wir beweisen, es geht auch anders. Genau, und das ist eigentlich der springende Punkt zu sagen, auch was, wie löst man Komplexität? Nämlich niemals allein. Immer mit, glaube ich, mit ganz vielen zusammen. Weil ich habe noch keinen, oder andersrum negativ formuliert, könnte man sagen, mach ein Projekt groß genug, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch passiert. Und da ist es natürlich andersrum, den Ansatz zu wählen. Das kennen wir auch. Und deswegen fand ich das Stichwort vorhin mit dem Kulturwandel so wichtig. Das ist ja nicht nur, dass sich Firmen im Kulturwandel oder Unternehmen oder Kommunen befinden, sondern eben auch eine Gesellschaft. Und wir werden, und das ist auch nochmal vielleicht ein kleiner Unterschied zu Estland oder auch zu Dänemark, wo wir ja mal vor 2 Jahren auch den Besuch abgestattet haben und auch da selber uns mal einen Eindruck verschafft haben, wie das dort und was sie auch für Fehler gemacht haben, zum Beispiel, ich sage nur Login-Effekte von Herstellern, ja, sind sie genauso oft im Rollback zu sagen, wir wollen nicht nur einen Hersteller, um eben Innovationskraft hier zu haben oder nur einen Verantwortlichen dafür. Aber das Wesentliche ist, wir sind in Deutschland nicht knapp 6 Millionen, das wären nämlich die Hälfte von Bayern an Einwohnern, sondern wir sind 83 Millionen. Und wir haben es hier tatsächlich mit Massenverfahren zu tun an vielen, vielen Ecken und Enden und mit hochkomplexen Infrastrukturen, weil auch anders, ich meine, Dänemark ist gestartet aus einer Untersuchung heraus, wenn sie nochmal, das war Ende der 2000er, wie sie sozusagen ihre Verwaltung neu aufstellen. Und dann haben sie sich ausgerechnet, dass wenn sie das jetzt alles modern machen und schneller machen, dass sie da mit Papier, in der Papierwelt wesentlich mehr Aufwände haben als in der digitalen Welt. Also haben sie auf der grünen Wiese angefangen. Genauso wie die anderen kleineren Länder, die sie, also mit Estland zum Beispiel. Das ist aber in Deutschland nicht so, weil ein München ist nicht untätig gewesen die letzten 20 Jahre. Da ist etwas gewachsen und da sind auch Mitarbeiter, die gewachsen sind, die sich verändert haben und die wir natürlich auch auf diese Reise mitnehmen wollen. Und genauso ist es in Hamburg und genauso ist es in Stuttgart. So. Und wie schafft man das, dass man diese Themen allesamt integriert? Weil natürlich, wir wollen nicht alles doppelt und dreifach entwickeln. Wir müssen es gemeinsam machen. Und auch da setzt ja der Plattformgedanke an. Und am Ende des Tages ist es nicht, wir müssen hin zu alle gemeinsam, weder einer für alle, erst recht nicht jeder gegen jeden, das wäre das ganz Verkehrte, aber ich glaube das Große und da glaube ich, da ist noch ein großer Schritt oder das ist ein Schritt, der vielleicht auch Mut verlangt, eben GAF Digital ist so ein erster Schritt, gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen. Aber ich glaube, das ist auch nicht ganz so einfach, immer alle unter einen Hut zu bringen. Die Diskussionen sind da auch da, aber es ist ein erster Schritt. Und ich glaube, wenn man sich das noch mehr auch mit gegenseitigen Kooperationen, die Städte machen es uns ja vor, nicht nur München, Augsburg, Nürnberg, sondern es ist ja auch mit Leipzig und Hamburg sind ja auch da Verbindungen da. Und wenn wir das Netzwerk groß genug machen, dass jeder mitwirken kann und Kraft seiner Innovation und nicht seiner Zuwendung über eine Themenfeldführerschaft oder über eine Landesanstalt oder welche Konstruktionen da auch immer sind, sondern die Fachkompetenten, die in der Republik hier bisher auch ganz toll Digitalisierung gemacht haben. Und ja, wir sind stolz darauf, dass man ein Kfz binnen 10 Minuten online zulassen kann. Das kann man nämlich am Handy. Und mehr geht nicht. Haben wir selber gemacht. Und ich sage auch immer, jeder unserer Mitarbeiter, bei Herrn Frenzel habe ich da überhaupt, bei dir, Thorsten, habe ich überhaupt keine Bedenken, dass du dein Nutzerkonto Bund eine Anmeldung hast und auch die Ausweis-App 2 auf deinem Handy hast. Und dann ist die Sache schon geritzt. Und dann kann man in 10 Minuten das Auto online zulassen und Nummernschild, das kriegt man auch noch binnen Tagesfrist mittlerweile über den Onlinehandel und dann sind wir wieder bei der Amazon-Plattform zugestellt. Natürlich kann man auch da noch andere Dienstleister noch vielleicht direkt mit einbinden, dann braucht man auch gar nicht mehr das extra zu machen. Genau so ist es. Und zum Thomas sage ich das hingewandt, weil das sind ja die Sachen, die die Mitarbeiter wollen und die jetzt auch attraktiv machen für die Bürger. Gleich hier noch Auto zulassen online, geht natürlich hervorragend schnell. Das habe ich natürlich auch schon mehrfach ausprobiert, natürlich nur im Testsystem. Aber, ich habe es live gemacht. Aber was nicht geht und was gerade momentan von der Bundesregierung in vielen Bereichen stark gefördert wird, ich kann online kein E-Auto zulassen. Ganz genau, an dem bin ich gescheitert. Das geht nicht. Ich auch. Ich habe mein E-Auto da auch nicht zugelassen bekommen. Aber das liegt nicht an der Technik, das liegt am Gesetz. Ja. Das liegt am Gesetz und es liegt daran, dass da tatsächlich einer auf diese Konformitätsbescheinigung drauf gucken muss und muss da bestimmte Ziffer dann per Hand eintragen, damit es dann in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 auch abgedruckt wird. Und das sieht das Gesetz nicht vor, dass das automatisiert abgefragt werden kann. Und das ist natürlich übrigens Oldtimer kann man auch so nicht zulassen. Das H-Kennzeichen ist wahrscheinlich geht ähnlich. Genau. Wenig. Und das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich, weil ich saß da und frohgemut und bin gescheitert. Und ich meine, das erlebt doch jede Bürgerin, jeder Bürger immer dann, wenn er einen Online-Dienst möchte, dann erlebt er heute, dass es nicht zu finden ist, dass es Restriktionen gibt, dass es irgendwie nicht so funktioniert, wie er das gerne hätte. Hat einer hier im Raum schon mal versucht, online Kindergeld für ein über 18-jähriges Kind zu beantragen? Ich schon. Ich habe kein 18-jähriges Kind. Mittlerweile, aber deine werden noch. Ich kann nur beglückwünschen denjenigen, der das auf sich nimmt angesichts der Aussicht, dass er etwas ausfüllt, um es anschließend auszudrucken. Das ist der Online-Dienst der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Und so geht's nicht. Und das ist genau der Punkt, wo die Leute sagen, die öffentliche Verwaltung, pauschaliert, ist nicht in der Lage zu digitalisieren. So. Und aber nach Lesart OZG ist dieser Grattendienst, den die Familienkasse da anbietet, Reifegrad 2. Ja, herzlichen Glückwunsch. Man muss sich überlegen, wie skurril das ist. Ich kann heute Autos digital kaufen im sechsstelligen Bereich. Ich kann Kreditverträge machen, mindestens im sechsstelligen Bereich. Ich kann Wertpapierhandel machen. Ne? Und dann kriegen wir in der Verwaltung nicht hin, ein Elektroauto zuzulassen. Das, wenn man das sich so mal bewusst macht, dann sieht man, wie skurril das Thema ist, was im Prinzip ja nicht wirklich, wie du gesagt hast, ja ein Technikproblem ist. Ne? Man kann auch heute keine Gesetze scheinbar erlassen, die digital funktionieren. Trotzdem bleibt der Druck auf der Kommune, bietet es digital an. Ne? Und dann kommt eben genau das raus, was man nicht brauche. Und welchen Sinn macht es, so viele Milliarden jetzt in den Services oder in Qualitäts Standards investiere, die schon lange deutlich hinterm Markt sind. Ne? Wenn wir nicht Amazon schlagen, ist eine Investition meiner Meinung nach das Geld heute nicht mehr wert. Also diesen Standard, den Amazon gesetzt hat oder andere Plattformen, ne? Solche Geschichten. Und man kann doch nicht solche Summen immer wieder in Systeme reinstecken, die, wenn sie fertig sind, da reden wir mal vielleicht, wenn alle Online-Dienste da sind, mindestens 5 Jahre, würde ich mal so behaupten, vielleicht noch länger. Dann haben wir ja nochmal Weiterentwicklung auf der Technik. Ne? Das können wir uns gar nicht mehr leisten, wenn wir immer die Altbackenden sind. Werden unsere Bürgerinnen und Bürger und vor allem auch die Wirtschaft mit uns nicht mehr den Kontakt suchen. Und das größte Risiko, das für die Kommunen dasteht, wäre einfach, wenn jetzt ein Anbieter wie Amazon, nehmen wir den mal als Beispiel, Folgendes sagen würde, so kompliziert, das nutzt keiner. Wir machen jetzt Online-Services selber, wir kümmern uns hinterher drum, dann sind halt dort 50 oder 100 Leute beschäftigt, Zettel zu stempeln oder auszufüllen, die rennen dann mit einem riesen Waage zur Kommune, liefern da alles ab und warten, bis sie was kriegen, fahren es wieder zurück. So, und immer wenn ich dann bei Amazon eine Meldebestellung mache oder einen Reisepass bestelle, ne, dann kann ich noch einen Fernseher geschenkt. Ja, aber wie weit ist diese Satire weg von der Realität? Apple bringt den Personalausweis aufs Handy. Ne? In Amerika wird man auch in Botschaft und so weiter. McDonald's hat ja auch mal Botschaftsservices in bestimmte Länder übernommen. Das ist gar keine Fiktion mehr, die da kommen wird. Wenn wir es nicht in den Griff kriegen, werden es andere in den Griff kriegen. Galeria Karstadt Kaufhof, neue Strategie. Gestern Abend vorgestellt, will eine App bringen, wo man die Stadt abbildet mit E-Commerce und digitaler Verwaltung. Ich bin hochgespannt auf diese App, vor allem auch wie man in die Systeme der Verwaltung reinkommt. Aber natürlich, du hast völlig recht, Thomas, es werden sich welche finden, die sagen, das geht so nicht. Natürlich wird die deutsche Verwaltung wird lang genug Widerstand leisten. Aber an irgendeinem Punkt geht's dann nicht mehr. Und wir haben es ja erlebt, zum Beispiel bei der Identitätsfeststellung, wie dann das staatliche Monopol, Identitätsgewährleister zu sein, in der digitalen Welt plötzlich in Gefahr geraten ist. Was ich gar nicht für gut finde. Aber das kommt daher, dass es vom System her nicht so angelegt ist, dass der User ein Erlebnis hat, das dem entspricht, wie er es im täglichen Leben einfach erwartet. Und da sind einfach ganz viele Beispiele. Amazon ist heute eigentlich schon zu oft genannt worden. Eigentlich jeder, der bestehen will in dieser digitalen Welt, wird gezwungen sein, ja, sich so aufzustellen. Und das ist gar nicht so abwegig, dass es andere tun, weil Google zum Beispiel, die expandieren gerade massiv in den Public-Sektor. Und ist gerade momentan großer Fokus der Cloud-Bereich. Aber wenn sie die Daten schon einmal haben, wenn sie das alles schon mal in der Cloud haben, dann können sie auch die popeligen Dienste, weil wovon sprechen wir denn? Das, was online ist, diese Oberflächen, das ist das Einfachste. Was das komplex macht, ist die Kommunikation ins Backend. Und wenn die schon quasi die Backend-Anbindungen in der Cloud haben, dann sind diese popeligen Online-Geschichten gleich passiert von Google. Die haben die Macht dazu. Aber Thorsten, die Frage ist doch, wollen wir das? Natürlich nicht. Ja, weil ich meine, jetzt könnte man ja sagen, na gut, dann lehnen wir uns zurück und Amazon und Google und Apple und die werden das alle richten. Ja, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Denn dann spielt auch die Verwaltung digital nach deren Spielregeln. Und das können wir nicht wollen. Und deshalb muss die Verwaltung da ein konkurrenzfähiges Angebot bieten. Und ich sage ganz bewusst konkurrenzfähig. Und vor allem müssen wir es wollen und nicht verhindern wollen. Das ist das Problem. Wir würden ja lieber heute wieder neue Gesetze oder Regularien erlassen, dass es nicht stattfindet. Und die Unternehmer und die Bürgerinnen und die Wirtschaft werden Wege finden, genau das wieder zu umgehen. Ne? Und dann wird der Abstand dabei vergrößert und unsere Position immer schlechter. Das sehe ich genauso. Also wir müssen das wirklich wollen. Ich sehe nicht das Gefühl, oder ich habe nicht das Gefühl, dass es in Bund und Länder wirklich angekommen ist, dass man sich modernisiere und in der digitalen Welt ganz neu aufstellen muss. Ne? Wir reden über den die Transformation der aktuellen Gesellschaft zu einer Information- und Wissensgesellschaft. Das heißt, Daten werden immer eine größere Rolle spielen. Mehr und mehr Facebooks und andere Konzerne, die sowas geschickt nutzen können, explodieren quasi. Und warum? Mit Daten kann man Mehrwerte generieren, ne? Kann Services anbieten. Und ich muss eben nicht mehr jetzt in irgendwo hingehen. Ich kann weltweit, egal wo ich bin, ne, an Diskussionen mit Teilnehmern und Informationen gewinnen und solche Sachen. Und es geht genauso mit einem Geschäftsmodell und Services. Ne, dass ich heute, sage ich mal, bei Amazon oder bei anderen Anbietern Lebensmittel bestellen kann. Ne? Das ist ja wieder Getränkehandel, den gibt's ja schon lange, nur nicht digital. Da konnte ich halt anrufen und ein Kasten Bier oder so bestellen und die haben es dann gebracht. Ne? Die haben das einfach weitergedacht und digital noch komfortabler gemacht. Und das machen wir im Bund nicht. Und wir reden nicht mit den Expertinnen und Experten. Die Kommune wisse, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Ob sie Länder wissen, gut, kann man noch raten. Der Bund weiß es mit Sicherheit oft nicht. Und die Plattformen bauen könnten, die werden einfach nicht beteiligt, ne? Sondern es wird eine politische Entscheidung gemacht, wie wenn man einen Server mit einem politischen Beschluss anordnen könnte, zu funktionieren oder nicht zu funktionieren. Funktioniert auch nicht, ne? Und das ist großes Problem. Das sehe ich kritisch, also wirklich extremst kritisch. Aber wie kommen wir da ringsrum? Ich würde da gerne gleich mal zu dem Punkt 3, der hochemotional ist. Zentrale IT-Verfahren und Prozesse für zentrale Aufgaben, Voraussetzungen für KI. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, hier schneller voranzukommen, wenn wir sowas zentral vorgeben und zentral bauen für alle? Also wir als Kommune haben überhaupt kein Interesse, uns mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich hätte gerne einen Service, der funktioniert. Ich hätte ihn gern zentralisiert. Wenn es Bundes- und Länderaufgabe sind, sollen die es auch finanzieren. Ist ja dann viel ökonomischer, wie wenn es jede Kommune selber macht. Ne? Und ich hätte gern dann wirklich von der AKDB und sag, ihr habt so eine Menge Geld, ne? Ich würde dann praktisch bloß noch als Kunde der AKDB sagen, was ich gern hätte, dann gibt's einfach einen gewissen Standard, den die AKD bietet und wenn ich ein bisschen mehr haben will, dann bezahle ich selber und wenn nicht, dann nutze ich genau das. Es würde viel schneller sein, die AKDB kann sich um alles kümmern, ich als Kommune versuche meine digitale Daseinsvorsorge zu optimieren und den Bürgerinnen und Bürgern das Beste zu bieten und wenn ich mit der AKDB mal nicht zufrieden bin, kann ich ja immer noch Feedback geben oder Anforderungen einreichen, wie man es besser machen kann. Und davon würde man extrem profitieren. Heute muss ich gucken, dass ich mit der AKDB zurechtkomme. Morgen muss ich mit AKDB, Dataport, EcomOne und wie sie alle heißen, zurechtkommen. Ne? Und habe noch weniger Zeit, mich darum zu kümmern, was wir wirklich brauchen. Mein Gusto wäre wirklich, wir müssten jetzt die kommunalen IT-Dienstleister da an einen Tisch bringen, das OZG fertig machen, zu einem bestimmten Punkt einfrieren, was geht und was nicht geht und ab sofort dann wirklich diesen Plattformgedanke verfolgen. Und dann ist klar, sollte man die Kommune fragen oder daran beteilige an dem Prozess, das sollte einfach nicht nur der Gesetzgeber sein, sondern wir müssen den Kundinnen, das ist ja auch eine Forderung, der Dresdner Forderung, also diese bürgerzentrierte Perspektive reinkriegen. Wenn das nicht funktioniert, wird nicht das rauskommen, was wir als Kommunen brauchen. Eine AKDB wird an verschiedenen Fronten kämpfen müssen und trotzdem keine großen Erfolge erzielen können, weil es am Ende nicht zusammenpasst, egal wie gut die AKDB ist. Es wird an der Komplexität scheitern. Und klar ist, Juristinnen und Juristen müssen auch noch ihre Teil übernehmen. Ne? Wir brauchen Gesetze, die in Zukunft eben digitale Umsetzung von vornherein berücksichtigen. Haben wir einfach, weiß nicht, keine Ahnung, so 10-15% vielleicht der Gesetze in Deutschland sind komplett digitalisierungsfertig. Bei einer anderen haben wir immer wieder diese Probleme. Und wer geht denn im öffentlichen Sektor wirklich Risiken ein? Also ich kenne keinen. Ja, aber die Situation ist ja teilweise grotesk. Einerseits werden die Gesetze nicht so beschlossen, dass sie digitalisierungsfreundlich gestaltet sind. Andererseits lassen sich aber viele Gesetze ohne IT gar nicht mehr vollziehen. Also die Situation ist ja irgendwie absurd. Andererseits, wir werden natürlich auch nicht zu einer Situation kommen, wie sich es manche vorstellen, dass wir in Zukunft nicht mehr Gesetzestext, sondern Code erlassen. Also so weit wird es nicht kommen. Es wird weiterhin natürlich auch die Funktion von Gesetzen brauchen, die einen Handlungsrahmen geben, die Ermessen ermöglichen und so weiter. Das ist ja auch die Domäne von Verwaltungsmitarbeitern. Übrigens, die Domäne von Verwaltungsmitarbeitern ist nicht Meldebestätigungen ausstellen oder Kfz zuzulassen. Das sind repetitive Tätigkeiten, die ganz wenig von dem erfordern, für was die Verwaltungsmitarbeiter in Wirklichkeit ausgebildet sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das alles automatisieren können, dass wir da unheimlich auch an Potenzial von Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern freisetzen werden, die in der Lage sind, dann diese Aufgaben, die Kernaufgaben der Kommunen auch wirklich in einer Zeit zu erfüllen, wo wir eine Riesenmühe haben und und ich sage nicht mehr haben werden, sondern haben, die Menschen zu finden für die öffentliche Verwaltung und sie dafür zu begeistern und sie dann hinzusetzen und den ganzen Tag die gleiche Tätigkeit machen zu lassen, da wird man nicht mehr die Menschen finden, die man dazu braucht. Und da muss IT einspringen. Das wird man aber nur dann schaffen, wenn diese Verfahren, die man dafür braucht, mit Einsatz von Automatisierungstechnik, mit meinetwegen auch KI, mit Bots etc., all diesen Themen, wenn wir die von Menschen machen lassen, die Ahnung haben von dem, wie Kommune funktioniert, wie öffentliche Verwaltung funktioniert. Und da tummeln sich zurzeit ganz viele auf diesem Feld, die das nicht wissen und die sehr theoretisch über solche Themen sprechen. Ob dann am Ende bestimmte Teile davon sinnvollerweise auch, ich sage jetzt mal, in Bayern zum Beispiel zentral angeboten werden, um Flächendeckung zu erreichen. Das steht auf einem anderen Blatt. Ich sage nur eins, wir müssen unbedingt sicherstellen, dass die Innovationskraft erhalten bleibt, dass hier nicht Monopole entstehen. Das ist natürlich immer sozusagen ein bisschen die Kehrseite von Zentralisierung, aber dafür lassen sich ja auch, ich sage jetzt mal, Vorkehrungen dadurch treffen, dass man tatsächlich auch jetzt nicht sagt, eins für alle, also nach dem EVA-Prinzip, sondern tatsächlich auch einen gewissen Wettbewerb erhält. Es ist ja nun nicht so, um auch mal mit dem Märchen aufzuräumen, dass sich in den Kernverfahren der Kommunalverwaltung irgendwie x Softwareanbieter tummeln. So ist es ja nicht. Die Realität ist, dass wir in aller Regel 2, 3, 4 bundesweit leistungsfähige Softwareentwicklungshäuser für diese Themen haben. Und mit denen kriegt man das auch geregelt. Wenn man die einbeziehen würde, dann bekäme man da, glaube ich, sehr, sehr leistungsfähige Systeme. Und dazu müsste man nicht im Bundesverwaltungsamt irgendein Bundes-Punkt-Punkt-Punkt-Verfahren aufbauen. Was aber inzwischen bei den Online-Leistungen ganz anders ausschaut. Da sind es nicht 4, sondern das sind vielleicht 400, die inzwischen sich darum kümmern. So ist das. Aber du wolltest auch noch was sagen. Ja, im Moment hat es schon fast überschnitten ein bisschen, weil, wie gesagt, nochmal, Zentralismus ist gleichzeitig auch Login und Innovation, gerade wenn ich auch sehe, die kleinen Startups. Wie kommen die an die Plattform? Das fällt ihnen leichter, als wenn sie in die Fläche zu einzelnen Kommunen gehen. Und das ist eben auch so ein Punkt, der uns da beschäftigt. Ich meine, Plattformthema haben wir gerade mit der Iris-Plattform jetzt umgesetzt, mit dem Iris Gateway, wo wir für die Kontaktdatenerfassung für ganz viele, ich glaube, es sind über 50 wirklich gute Lösungen, die individuell gemeinwohlorientiert, da hat keiner oder die wenigsten haben wirklich irgendwie was damit verdient, sondern da haben sich Entwickler hingesetzt, die Kontaktdatenverfolgungslösungen entwickelt haben und die jetzt sozusagen an das Iris Gateway angeschlossen werden und wo nicht ein einziger Anbieter, und jetzt wird's emotional, nämlich Luca, hier in der Bundesrepublik nach vorne geht und damit die alle anderen, muss ich ganz klar sagen, ganz vielen engagierten Entwicklerinnen und Entwicklern, die hier Lösungen gemacht haben, und allein in München weiß ich, dass es mindestens zwei Häuser gibt, die sich damit befasst haben, neben der AKDW, und da darf ich rein, gab es ja auch Einzelentwicklungen, und das ist der Ansatz, das gemeinsam etwas zu tun und natürlich auch viel Innovationskraft in der gesamten Bundesrepublik, sowohl im Norden als im Süden, Osten und Westen, an einen Tisch zu bringen und nicht jemanden auszuschließen, nur weil er eine Fernsehshow war oder vielleicht neben dem BMI einen Sitz hatte oder ein Projekt oder ähnliches. Und das sind halt so die Punkte. Und wie gesagt, 83 Millionen, 11.000, also Einwohner, 11.000 Kommunen, 16 Bundesländer, wird schwierig werden. Und auch als bundesdeutsche Bürgerin, muss ich schon sagen, möchte ich auch ein Stück weit natürlich Gewähr dafür leisten, dass es auch sicher bleibt. Und auch das schaffe ich in der Regel nur, wenn es eben keine Monopole gibt, weil ansonsten ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, das noch dann zu handeln. Und von einer Verstaatlichung, und darf ich auch noch sagen, ist auch an der Stelle natürlich immer mit Vorsicht zu behandeln. Und das alles das, was hier passiert, geht natürlich ein Stück weit dahin. Ja. Aber dass Deutschland über so viele Jahrzehnte so extrem leistungsfähig war, lag ja auch in der deutschen Verwaltung. Die hat Rückgrat gegeben, die hat Richtlinien, Rahmenbedingungen, Rechtssicherheit garantiert. So. Und solange die Verwaltung stark war, ist auch der Wirtschaftsstandort Deutschland, glaube ich, extrem geboomt, weil man konnte sich darauf verlassen, man konnte nach Deutschland gehen, Investitionen hier waren sicher. Was wir jetzt machen, wenn man nicht digital wäre, ist genau das Gegenteil. Ne? Wir werden einfach ein wichtiges Zweig, das die ganze Nation betrifft, das Rückgrat nehmen, weil wir einfach nicht mehr leistungsfähig sind. Ne? Und wir können mit Bürokratie in einer komplexen Welt nicht überlegen. Bürokratie hat bei hierarchischen Strukturen oder bei komplizierten Themen funktioniert. Da konnte man einfach abarbeiten und es gab klare Regeln. Und das wird meiner Meinung nach auch eins der großen Risiken wäre, wenn Deutschland einfach in dem Sinne nicht mehr mithalten kann. Und wir reden über der Digitalisierung, über eine Verdopplung der Geschwindigkeit wahrscheinlich jedes Jahr. Und es gibt da wahrscheinlich irgendwann eine Grenze, aber momentan ist sie noch nicht wirklich zu sehen, wie schnell sich Sachen ändern. Die Gesellschaft verändert sich immer schneller. Das merken wir an den Friktionen. Ne, man kann ja immer wieder auf andere Länder gucken, wie das da explodiert. Und das müssen wir als Pflichtaufgabe sehen, dass wir weiterhin eine wirklich sehr starke Verwaltung garantieren, weil das ist einer unserer tragenden Säulen hier in Deutschland und auch wahrscheinlich in Europa. Weil wenn Deutschland wankt, wird auch in Europa nicht unbedingt besser laufen. Und wir müssen auch lernen, vielleicht nicht nur immer deutsch zu denken, sondern oft europäisch. Also Europa, wenn man alle Menschen zusammenzählt, sind nicht mal knapp 8% der Weltbevölkerung. Ne? Und wenn wir es nicht schaffen, untereinander am Strang zu ziehen, dann sind unsere Chancen weltweit gesehen. Und Digitalisierung gibt es ja nur wegen der Globalisierung, ne? Und Globalisierung wahrscheinlich nur wegen dem Internet. Das baut ja immer aufeinander auf. Müssen wir halt machen. Wir dürfen Digitalisierung auch nicht mit so einem Mysterium als erledigt sehen, was jetzt in der Diskussion ist. Digitalisierung ist eine Infrastruktur, die einfach unter allem drunter ist. Ne? Wir müssen heute nicht mehr, wenn wir Akten ablegen müssen, dran denken, das auf Papier irgendwo zu stapeln, sondern diese Akte muss elektronisch abgelegt sein. Darunter in einem Cloud-Verfahren, ne? Und darunter gibt es verschiedene andere Dinge, wo das aufbaut. Wir brauchen hier Programme, wo man die digitale Infrastruktur in Deutschland aufbaut. So wie beim Autobahnnetz. Ne? Hätten wir das Autobahnnetz nicht gehabt, hätte auch die Wirtschaft einfach nicht die Möglichkeit gehabt, sich über ganz Deutschland zu verbreiten. Der Mittelstand wäre gar nicht so entstanden. Da hätten wir wie viele andere Länder einige wenige große Konzerne. Das ist auch nicht immer gut. Also wir brauchen digitale Infrastruktur. Wir brauchen gut ausgebildete Menschen. Auch ein großes Problem. Nicht jeder kann Softwareentwickler werden. Ne? Und es muss auch später in der Lage sein, dass Menschen ohne Studium digital die Medienwelt beherrschen. Mit Verfahren anbieten, ob sie jetzt an der Maschine arbeiten, ne, oder ob sie Roboter dann betreue oder andere Dienstleistungen erbringe. Das ist alles nicht auf unserer Agenda. OZG ist nur eines der großen Probleme, die wir dabei sehen. Ne, aber es sind immer die typischen Probleme, die wir dort haben. Und der Haltmaier hat gesagt, er möchte gerne die Entwickler aus Estland einfrieren. Ich sehe keinen Mehrwert drin, weil was bringt es? Die finden hier nicht die Struktur vor, weil das System der Verwaltung, wie wir es heute kennen, also das ist ja heute keine Demokratie mehr, sondern eine Bürokratie, die man oft habe, auch wenn man es nicht so gerne hört, muss man einfach sagen, das muss man auch neu denken, wenn man es richtig machen will. Entschuldigung. Wobei ich gelernt habe, erst in meiner letzten Podcast-Aufnahme, dass die estnische Bürokratie sich sehr stark an der deutschen orientiert hat. Das ist ein schwerer Fehler. Übrigens noch eine Anmerkung. Also ein Gesetz, das man heute nicht digitalisieren könnte oder das man zumindest in IT-Verfahren gießt, weiß ich gar nicht, ob die Kommune heute so ein Gesetz überhaupt noch vollziehen könnte, weil die Regeln wären dann so unscharf, dass da so viel Interpretation drin wäre, dass das gar nicht gut wäre. Ne? Man müsste heute eigentlich jedes Gesetz, sagen wir zumindest in den IT-Verfahren umsetzen können, weil ich behaupte, die Maschine trifft dann die besseren Entscheidungen, wie wenn Menschen das machen. Menschen ist immer in der Fehlerkette oft das größte Risiko. Wobei ich nicht glaube, dass die Oberbürgermeister besonders froh sind oder froh wären, wenn das Ermessen beispielsweise über Baugenehmigungen nicht mehr ausgeübt werden kann. Okay, also es mag sicherlich Grauzone geben, aber am Ende ist es wirklich so, wenn ein Gesetz, sage ich mal, nicht einer gewissen Logik folgen würde, ne, wird es extrem schwierig, wäre das umzusetzen. Also zumindest sag mal die Gesetze, die sag mal in der administrativen Verwaltung ablaufen. Ja, aber du hast ja recht, andersrum ist es ja so. Kein Finanzbeamter in einem bayerischen Finanzamt, glaube ich, könnte heute eine durchschnittlich schwierige Einkommensteuererklärung mehr in einen Bescheid gießen. Ich glaube, das ginge nicht mehr, wenn er nicht IT zur Verfügung hätte. Ich glaube nicht. Wir könnten es mal ausprobieren, das ist echt nochmal Spaß, ins Finanzamt gehen und sagen so, und jetzt, du hast jetzt keinen PC und hast keinen Zugang mehr zu deinen Verfahren, sondern das Einzige, was wir dir noch geben, ist ein Taschenrechner, das ist ein Maximum an IT und jetzt mit der Sammlung der Steuergesetze neben dir, bitte erstelle einen Steuerbescheid. Ich glaube, das würde schiefgehen. Also vielleicht wird es der noch schaffen, der gerade von der Schule kommt, Hersching, aber sonst wird schwierig. Ja, die kriegen ja sowieso nicht mehr alle Fälle vorgelegt. Also die meisten werden ja schon vom Computer quasi entschieden. Ganz abgesehen davon, dass wahrscheinlich das alles zusammenbrechen würde dann in dem Moment. Aber ich glaube wirklich, dass wir uns verabschieden müssen von der Vorstellung, dass wir Verwaltung digitalisieren, sondern wir digitalisieren den Teil des Lebens der Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, wo sie mit Verwaltung zu tun haben. Und aus der Perspektive heraus entstehen dann Prozesse. Und dann muss ich den Gesamtprozess, ich habe nicht sozusagen nur das User Interface, sondern ich habe den Gesamtprozess im Auge. Und der muss durchdacht sein vom Anfang bis zum Ende und wieder zurück. Genau, da würde ich gleich noch einen ganzen Schritt weitergehen. Wir müssen die ganze Verwaltung, auch wenn das jetzt bitter klingt für alle Verwaltungsmitarbeiter, wegabstrahieren. Das heißt, kein Bürger möchte mit der Verwaltung zu tun haben. Er ist mit der Verwaltung immer nur in Kontakt, wenn er muss. Gut, davon abgesehen, was die öffentliche Verwaltung alles noch so alles anbietet. Da möchte ich die Diskussion jetzt nicht aufmachen mit Straßenverkehr, Müll und so weiter. Aber diese klassischen Verwaltungsakte, da ist der Bürger, durchschnittliche Bürger, immer nur in Kontakt, wenn er muss. Er muss seine Steuererklärung machen. Er muss sein Kind anmelden, wenn es geboren ist und so weiter und so weiter. Das will er alles nicht. Und das müssen wir möglichst wegabstrahieren. Und es ist auch so, dass kein Bürger irgendein Formular ausfüllen will. Egal, ob es ein schickes, clicky, bunti Online-Formular ist oder ob es ein Papierformular ist. Keiner will das. Und da müssen wir hinkommen, dass solche Leistungen den Bürger gar nicht mehr behelligen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, sondern dass das alles so viel wie möglich automatisiert funktioniert. Darf ich das nur ganz kurz ergänzen? Mhm. Also Verwaltung an sich ist nichts Schlechtes, sondern es ist gut, dass wir Verwaltung haben. Das wollte ich auch nicht sagen. Genau. Aber wir müssen den Umgang mit Verwaltung komfortabler machen. Und ein Bürger oder eine Bürgerin wird auch in der Zukunft kein großes Interesse haben, eine Meldebescheinigung zu machen. Ne? Aber wenn er es machen muss, sollte das at your fingertips sein. Genau. Und dann wird es funktionieren. Im Grunde erwartet doch heute der Nutzer, der Einwohner, die Einwohnerin, dass er oder sie sagt, Alexa, ich brauche eine Meldebestätigung. Oder Alexa, verlängere meinen Personalausweis. Oder Siri oder wer auch immer. Cortana. Cortana gibt es ja, glaube ich. Ja. Wird die noch weiterentwickelt? Jetzt freuen sich alle Zuhörer, weil überall die Geräte jetzt angesprungen sind. Hey Google, Siri, wie auch immer. Was kaufen wir jetzt? So, und daran denken wir noch gar nicht. Also das ist noch aus dem Fokus. Dass das die eigentliche Erwartung ist. Ich glaube sogar, das Benutzen des Handys, um irgendwas einzutippen, ist schon eigentlich überholt. Sondern es gibt wer sich in ein modernes Oberklassefahrzeug setzt, erlebt selbst dort ja schon, dass das Ding auf einen hört. Ja, BMW ist jetzt wieder ein kleines bisschen zurückgerudert. Im letzten Update für die Kartenfunktion konnte man die Zieladresse nicht mehr von Hand eingeben, sondern man konnte es nur noch per Sprache. Das hat allerdings die User so auf die Palme gebracht, dass mit dem neuesten Update die Funktion wieder mit großem Trara zurückkam. Ihr könnt jetzt wieder also eintippen, aber diese kleine Anekdote zeigt, wir müssen schon wieder auch noch ein Stückchen weiterdenken, weil irgendwann wird, so wie, man möge mich jetzt steinigen, so wie wir irgendwann kein Bargeld mehr in der Tasche haben werden, so wird auch irgendwann es nicht mehr en vogue sein, in das Handy einzutippen. Es ist sowieso unbequem. Das hat mich immer schon gestört. Und es gibt ja sogar Krankheitserscheinungen, wenn man das zu oft macht. Und auf diese Nutzererwartung müssen wir uns einstellen. Das ist einfach so. So, ich glaube, wir sind jetzt einmal durch die Dresdner Forderungen durch. Und wir sind jetzt auch schon über eine Stunde. Das wird auch schon lang zum Anhören. Trotzdem möchte ich nicht einfach so abbrechen. Ich würde gerne jedem Einzelnen nochmal eine Frage stellen. Beschreibt doch mal den Idealzustand der OZG-Umsetzung. Wie stellt ihr euch idealerweise so eine OZG-Umsetzung vor? Wer will anfangen? Ich kann es machen. Also Amazon wird neidisch. Okay, das ist, eigentlich sagt das schon alles. da kann man sich jetzt direkt anschließen und sagen, nein, Bürgerinnen und Bürger bekommen das geboten, was sie von der Verwaltung erwarten, so wie sie es in ihrem digitalen Erleben auch tatsächlich als Alltag auch erwarten können. Und daran müssen wir uns orientieren. Und ich sage ganz, so wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, gemeinsam und übergreifend denken. Das ist nicht nur Verwaltung, das ist Kommune stiftet Identifikation, Kommune schafft oder bildet die Grundlage für Gesellschaft. Und das wieder in den Mittelpunkt zu rücken, Gesellschaft mit all den Dingen, die dazugehört, auch Verwaltung, aber auch Teilhabe, Mitgestaltung, das möchte ich, dass das die Kommune wieder wird und dafür braucht sie Freiraum. Ja, dann vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass wir in den Räumen der AKDB hier aufnehmen durften. Vielen Dank an auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis dann. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, ciao. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.